Hier muss ich etwas sagen zu denen, die noch keine Kinder Gottes sind. In Offenbarung 6, Vers 15 steht etwas über die Menschen, die Jesus ablehnen. Alle Knechte und alle Freien verbargen sich in Klüften und Felsen in den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Ja, so wird es sein. Entweder errettet oder verloren. Du weißt es ganz genau, wie es um dich steht. Bekenne deine Sünde vor Jesus und er wird dir vergeben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Denk an Zaus Warnung. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du Jesus nicht schauen bei seinem Wiederkommen.